Geschmack Songs, da werde langsam müde. Aber du weißt, dass ich alles fühle. Jede Frage, die ich stelle, kommt vom Herzen. Jede Antwort, die ich kriege, ist eine Lüge. Also was soll ich in meinen Texten schreiben? Sagst du, was soll ich dich noch verleiten? Du musst schnell begreifen, kein deinem Gesicht zu zeigen. Denn den Leuten, denen du traust, die ficken dich am meisten. Also halte diese Leute auf Distanz. Denn verlierst du dein Gesicht, dann verlierst du auch dein Glanz. Denn egal, was du auch hast, Haus oder Palast, da oben gibt's für sowas keinen Platz. La la la la. Ich mach Feuer, bra, damit ich nie wieder friere. Und auf einmal sind sie nett zu mir. Aber eigentlich ist nur ums Papier. Aber wenn wir gehen, dann bleibt's alles hier. Ich mach Feuer, bra, damit ich nie wieder friere. Und auf einmal sind sie nett zu mir. Aber eigentlich ist nur ums Papier. Aber wenn wir gehen, dann bleibt's alles hier. Heute vor der Tür, Kugel in meinem Lauf. Was für Rücken oder Schutzbrand, Gott passt auf mich auf. Und wenn wir schießen, wird's laut. Blaulicht und Sirenen. Es fallen Schüsse, dann fallen nur was drin. Nein, sie können's nicht verstehen, sie können's nicht begreifen. Ich brauch mich nicht beweisen, du kannst mich nicht vergleichen. Wir sind nicht wie die meisten, Makarov aus Stalingrad. Bunker Cash für die Fam und am Laminat. Und wenn sie kommen, muss ich Bleikugeln feuern. Schulabschluss, doch seit 6 stelle ich Steuern. Doch egal, was ich auch hab, Haus oder Palast, da oben gibt's für sowas keinen Platz. La la la la. Ich mach Feuer.